لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Wer das tut, findet von Allah in nichts Hilfe. Es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Allah mahnt euch zur Vorsicht vor seiner selbst. Und zu Allah ist der Ausgang. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Sag, ob ihr verbergt, was in euren Brüsten ist, oder es offenlegt, Allah weiß es. Er weiß, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, und Allah hat zu allem die Macht. An dem Tag wird jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, bereit finden, und von dem, was sie an Bösem getan hat, hätte sie gern, wenn zwischen ihr und ihm ein weiter Abstand wäre, und Allah mahnt euch zur Vorsicht vor seiner selbst. Allah ist gnädig zu den Menschen. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. So liebt euch Allah. Und vergibt euch eure Sünden. Allah ist allvergebend und barmherzig. Sag, gehorcht Allah und dem Gesandten. Doch wenn sie sich abkehren, so liebt Allah die Ungläubigen nicht. إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. Gewiss, Allah hat Adam und Noah und die Sippe Abrahams und die Sippe Imrans vor den anderen Weltenbewohnern auserwählt. Eine der anderen Nachkommenschaft. Und Allah ist allhörend und allwissend. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. Als Imrans Frau sagte, Mein Herr, ich gelobe dir, was in meinem Mutterleib ist, für deinen Dienst freigestellt. So nimm es von mir an. Du bist ja der Allhörende und Allwissende. Als sie sie dann zur Welt gebracht hatte, sagte sie, Mein Herr, ich habe ein Mädchen zur Welt gebracht. Und Allah wusste sehr wohl, was sie zur Welt gebracht hatte. Und der Knabe ist nicht wie das Mädchen. Ich habe sie Maria genannt. Und ich stelle sie und ihre Nachkommenschaft unter deinen Schutz vor dem gesteinigten Satan. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. Da nahm ihr Herr sie auf gütigste Weise an und ließ sie auf schöne Weise heranwachsen und gab sie Zacharias zur Betreuung. Jedes Mal, wenn Zacharias zu ihr in die Zelle trat, fand er bei ihr Versorgung. Er sagte, O Maria, woher hast du das? Sie sagte, es kommt von Allah. Allah versorgt, wen er will, ohne zu berechnen. Da rief Zacharias seinen Herrn an und sagte, Mein Herr, schenke mir von dir aus gute Nachkommenschaft. Du bist ja der Gebetserhörer. Und da riefen ihm die Engel zu, während er betend in der Zelle stand. Allah verkündet dir Yahya, ein Wort von Allah zu bestätigen. Einen Herrn, einen Keuschen und Propheten von den Rechtschaffenen. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار Er sagte Mein Herr, wie soll ich einen Jungen bekommen, wo mich schon hohes Alter überkommen hat und meine Frau unfruchtbar ist? Er, der Engel, sagte, So wird es sein, Allah tut, was er will. Er, Zacharias, sagte, Mein Herr, setze mir ein Zeichen. Er sagte, Dein Zeichen ist, dass du drei Tage lang nicht zu den Menschen sprechen wirst, außer durch Gesten. Und gedenke deines Herrn häufig und preise ihn am Abend und am frühen Morgen. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون Und als die Engel sagten, O Maria, Allah hat dich auserwählt und dich rein gemacht und dich auserwählt vor den Frauen der anderen Weltenbewohner. O Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben. Wirf dich nieder und verbeuge dich zusammen mit den sich Verbeugenden. Dies gehört zu den Nachrichten vom Verborgenen, das wir dir als Offenbarung eingeben. Denn du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Losröhrchen warfen, um durch das Los zu bestimmen, wer von ihnen Maria betreuen sollte. Und du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين

an den müsst ihr ganz gewiss glauben, und dem müsst ihr ganz gewiss helfen. Er sagte, erklärt ihr euch einverstanden und nehmt ihr unter dieser Bedingung meine Bürde an? Sie sagten, wir erklären uns einverstanden. Er sagte, so bezeugt es, und ich gehöre mit euch zu den Zeugnisablegenden. Wer sich aber nach diesem abkehrt, so sind jene die Frevler. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Begehren Sie denn eine andere als Allahs Religion, wo sich ihm doch jeder ergeben hat, der in den Himmeln und auf der Erde ist, freiwillig oder widerwillig, und zu ihm werden sie zurückgebracht. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Sag, wir glauben an Allah und an das, was auf uns und was auf Abraham, Ismail, Isaak, Jakob und die Stämme als Offenbarung herabgesandt wurde, und was Moses, Jesus und den Propheten von ihrem Herrn gegeben wurde. Wir machen keinen Unterschied bei jemandem von ihnen, und wir sind ihm ergeben. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Wer aber als Religion etwas anderes als den Islam begehrt, so wird es von ihm nicht angenommen werden, und im Jenseits wird er zu den Verlierern gehören. Wie sollte Allah ein Volk recht leiten, das wieder ungläubig wurde, nachdem es den Glauben angenommen hatte und nachdem es bezeugt hatte, dass der Gesandte wahrhaft ist, und nachdem zu ihm die klaren Beweise gekommen waren? Und Allah leitet nicht das ungerechte Volk recht. Der Lohn jener ist, dass auf ihnen der Fluch Allahs und der Engel und der Menschen allesamt liegt, ewig darin zu bleiben. Die Strafe soll ihnen nicht erleichtert, noch soll ihnen Aufschub gewährt werden, außer denjenigen, die nach alledem bereuen und verbessern. So ist Allah allvergebend und barmherzig. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Jene aber, die ungläubig werden, nachdem sie den Glauben angenommen haben und hierauf an Unglauben zunehmen, deren Reue wird nicht angenommen werden. Und jene sind die Irregehenden. Gewiss, diejenigen, die ungläubig geworden sind und als Ungläubige sterben. Von keinem von ihnen würde die ganze Erde voll Gold angenommen werden, auch wenn er sich damit loskaufen wollte. Für jene wird es schmerzhafte Strafe geben, und sie werden keine Helfer haben. Ihr werdet die Güte nicht erreichen, bevor ihr nicht von dem ausgebt, was euch lieb ist, und was immer ihr ausgebt, so weiß Allah darüber Bescheid. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Alle Speisen waren den Kindern Israels erlaubt, außer dem, was Israel sich selbst verbot, bevor die Tore offenbart wurde. Sag, bringt doch die Tore bei und verlest sie dann, wenn ihr wahrhaftig seid. Wer also nach alledem gegen Allah noch Lügen ersinnt, jene sind die Ungerechten. Sag, Allah hat die Wahrheit gesprochen. So folgt dem Glaubensbekenntnis Abrahams als Anhänger des rechten Glaubens. Und er gehörte nicht zu den Götzendienern. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون Das erste Gotteshaus, das für die Menschen gegründet wurde, ist wahrlich dasjenige in Mekka als ein gesegnetes Haus und eine Rechtleitung für die Weltenbewohner. Darin liegen klare Zeichen. Es ist der Standort Abrahams, und wer es betritt, ist sicher. Und Allah steht es den Menschen gegenüber zu, dass sie die Pilgerfahrt zum Hause unternehmen, diejenigen, die dazu die Möglichkeit haben. Wer aber ungläubig ist, so ist Allah der Weltenbewohner unbedürftig. Sag, o Leute der Schrift, warum verleugnet ihr Allahs Zeichen, wo doch Allah Zeuge dessen ist, was ihr tut? Sag, o Leute der Schrift, warum haltet ihr die, die glauben, von Allahs Weg ab, indem ihr danach trachtet, ihn krumm zu machen, wo ihr doch Zeugen seid. Doch Allah ist nicht unachtsam dessen, was ihr tut. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم O, die ihr glaubt, wenn ihr einer Gruppe von denen gehorcht, denen die Schrift gegeben wurde, werden sie euch, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zu Ungläubigen machen. Wie aber könnt ihr wieder ungläubig werden,

فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Und gedenkt, als Allah mit denjenigen, denen die Schrift gegeben worden war, ein Abkommen traf. Ihr sollt sie den Menschen ganz gewiss klar machen und sie nicht verborgen halten. Da warfen sie sie hinter ihren Rücken und verkauften sie für einen geringen Preis. Wie schlimm ist das, was sie erkaufen? Und meine ja nicht, dass diejenigen, die froh sind über das, was sie begangen haben, und denen es lieb ist, für etwas gelobt zu werden, was sie nicht getan haben, meine ja nicht, sie seien der Strafe entronnen, für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Allah gehört die Herrschaft der Himmel und der Erde. Allah hat zu allem die Macht, in der Schöpfung der Himmel und der Erde und in dem Unterschied von Nacht und Tag liegen wahrlich Zeichen für diejenigen, die Verstand besitzen, die Allahs stehend, sitzend und auf der Seite liegend gedenken und über die Schöpfung der Himmel und der Erde nachdenken. Unser Herr, du hast all dies nicht umsonst erschaffen. Preis sei dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaytahu wa ma lil zalimin min ansar. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Unser Herr, gewiss, wen du ins Höllenfeuer eingehen lässt, den hast du damit in Schande gestürzt. Und die Ungerechten werden keine Helfer haben. Unser Herr, gewiss, wir hörten einen Rufer, der zum Glauben aufrief. Glaubt an euren Herrn. Da glaubten wir. Unser Herr, vergib uns unsere Sünden, tilge unsere bösen Taten und beruf uns ab unter den Gütigen, unser Herr, und gib uns, was du uns durch deine Gesandten versprochen hast. Und stürze uns nicht in Schande am Tag der Auferstehung. Gewiss, du brichst nicht, was du versprochen hast. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Da erhörte sie ihr Herr: Ich lasse kein Werk eines Gutes Tuenden von euch verloren gehen, sei es von Mann oder Frau. Die einen von euch sind von den anderen. denen also, die ausgewandert und aus ihren Wohnstätten vertrieben worden sind und denen auf meinem Weg Leid zugefügt worden ist und die gekämpft haben und getötet worden sind, werde ich ganz gewiss ihre bösen Taten tilgen und sie ganz gewiss in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen, als Belohnung von Allah. Und Allah, bei ihm ist die schöne Belohnung. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Lasse dich ja nicht durch den Wandel derer in den Landstrichen täuschen, die ungläubig sind. Es ist nur ein geringer Genuss. Daraufhin wird die Hölle ihr Zufluchtsort sein. Und wie schlimm ist die Lagerstatt. Aber für diejenigen, die ihren Herrn fürchten, sind Gärten, durcheilt von Bächen, ewig darin zu bleiben. Eine gastliche Aufnahme von Allah. Was bei Allah ist, ist besser für die Gütigen. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Unter den Leuten der Schrift gibt es wahrlich manche, die an Allah glauben und an das, was zu euch als Offenbarung herabgesandt worden ist. Und was zu ihnen selbst herabgesandt worden ist. Dabei sind sie demütig vor Allah und verkaufen nicht die Zeichen Allahs für einen geringen Preis. Jene haben ihren Lohn bei ihrem Herrn. Gewiss, Allah ist schnell im Abrechnen. O, die ihr glaubt, geduldet euch, haltet standhaft aus, seid kampfbereit und fürchtet Allah, auf dass es euch wohlergehen möge.